On Wednesday, went to the youth retreat. Am Mittwoch bin ich zur Jugendfreizeit gefahren. Thursday. Am Donnerstag. And, they were having a lot of fun. Die haben eine Menge Spaß they dort. They were screaming so loud that I had to go down and see what they were doing. Und sie haben so laut geschrien, dass ich runtergehen musste, um zu sehen, was sie da machen. And they were playing games in the sport hall. Sie haben Spiele in der Sporthalle so I started gespielt. To video some of them, cause they Und were... so habe ich einige mit Video aufgenommen. And then they started this one game. Dann haben sie mit diesem einen Spiel begonnen. They have to race across the sport hall carrying somebody. Also musst du da durch diese Halle durchlaufen und etwas dabei tragen. And then of course Mary says, carry me. Und die Mary hat gesagt, hey, trag mich. Not me, but to one of the guys. Also nicht mich, aber einen dieser Burschen dort. And I just thought, this is not good. Und dann habe ich gedacht, na, das ist aber nicht gut. Okay, people running as fast as they can, carrying somebody. Die Leute rennen da so schnell sie können und tragen jemanden dabei. And I could just see it in my mind. Und ich habe mir so gut vorstellen können. And sure enough, the person I was carrying, Mary, was running toward the wall and then tripped. Und sicher würde die Person, die Mary getragen hat, stolpern und dann gegen die Wand stoßen. Crashing like an airplane into the wall with her head. Und die Mary mit Kopf heraus wie ein Flugzeug an die Wand fliegen. So I had to take her to the hospital. Und dann hätte ich sie vielleicht ins Spital bringen müssen. Also ich musste sie. And she had her neck checked and aha, es ist tatsächlich passiert. Sie hat sich dann actually have it on video. Ich habe es auf Video. Sie hat sich dann den Hals verletzt. I'm not gonna show you. Aber das werde ich euch nicht zeigen. Just to protect the identity of the young man who dropped her. Nur um den jungen Mann zu beschützen, der sie getragen hat. Because he already feels bad. Weil er fühlt sich schon sehr schlecht. And then I went Saturday morning to Linz. Am Samstag früh bin ich dann nach Linz gefahren. I was one of the two speakers for a seminar there. Ich war einer von zwei Seminarsprechern. Actually, there was three of us. And it was their first leadership seminar. Es war das erste Leiterschaftsseminar, das sie hatten. Romanian International Church. Von einer internationalen rumänischen Gemeinde. Romanians who have a church in German. Also Rumänen, die in Deutsch ihre Gottesdienste abhalten. And I just thought I was at Hillsong. Und ich dachte mir aber, ich bin in Hillsong. Even though there was only 40 people there. Obwohl da nur 40 Leute waren. So well done. Es war so gut gemacht. Absolutely amazed. Wunderbar war das. So, that was a great time. Es war eine großartige Zeit für mich. Then I was preparing this morning and I locked myself out of the house. Heute in der Früh habe ich so gebetet und dann bin ich gegangen und habe mich ausgesperrt aus meiner Wohnung. Because I always keep my work keys in my car under the seat. Ich habe im Auto unter dem Sitz immer meine Schlüssel, die ich für die Arbeit benötige. And somehow I had them in the house and I grabbed them and ran out of the house and looked and I thought, oh boy. Und irgendwie habe ich da Schlüssel genommen, bin da raus aus der Wohnung und dann habe ich drauf geschaut und gesehen, dass sie nicht die richtigen. But Otmar was kind enough to get me. Aber ich habe dann was drauf abgeholt. I'm here. Und jetzt bin ich da. Praise the Lord. Preist den Herrn. So let's continue with our series. Also wir wollen jetzt mit unserer Serie fortfahren. Let's go to the PowerPoint. Gehen wir zum PowerPoint. We're following the book, The Purpose-Driven Life. Also wir behandeln das Buch Leben mit Vision. We're going to go through the five purposes, worship. Wir gehen durch die fünf Zweckbestimmungen, nämlich Anbetung, worship, fellowship, Anbetung, dann Gemeinschaft, discipleship, Jüngerschaft, then ministry, Dienst and missions. Und Mission. Right now we're doing worship. Also jetzt sind wir im Bereich Worship, next slide. Anbetung. Day one, we were born. This is 40 days of purpose. Es geht hier um 40 Tage deiner Zweckbestimmung. You can buy the book. It's like it's a bestseller for a long time. Ihr könnt das Buch kaufen. Es war lange Zeit ein Bestseller. We were born by His purpose and for His purpose. Wir sind in seinem Zweck und für seinen Zweck geboren. You are not an accident. God made you for a reason. Du bist kein Zufall. Gott hat dich für einen bestimmten Zweck gemacht. Day two, okay. Day three. Tag 3. Living on purpose is the path to peace. Zweckbestimmt zu leben ist der Weg des Friedens oder zum Frieden. How come they're doing all these? I had actually taken them all out. Keep going. I think I have the wrong PowerPoint. Keep going. Keep going. Keep going. Okay. Day 8. Tag 8. You were planned for God's pleasure. Du wurdest für Gottes Freude geplant. Living for His pleasure is the first purpose of your life. Zu seiner Freude zu leben oder zu seinem Wohlgefallen ist der erste Zweck deines Lebens. And here's our principle. Und hier ist unser Prinzip. Anything you do that brings pleasure to God is an act of worship. Alles, was du tust und was Gott Wohlgefallen bringt, ist ein Akt der Anbetung. And that means when you ask God for forgiveness. Das heißt, wenn du Gott um Verzeihung bittest, that's an act of worship. Das ist auch eine Art Anbetung. Let's go further. Okay, God smiles when we love him. Gott lächelt, wenn wir ihn lieben. When we trust him. Wenn wir ihm vertrauen. When we obey him. Ihm gehorchen. When we praise and thank him. Ihn preisen und ihm danken. When we use our abilities. Und unsere Fähigkeiten benutzen. Next slide. The heart of worship is surrender. Das Herz der Anbetung ist die Hingabe. Romans 6:13. Römer 6:13. Give yourselves to God. Gebt euch selbst Gott. Surrender your whole being to him to be used for righteous purposes. Gebt euer ganzes Wesen ihm hin, damit ihr für gerechte Zwecke benutzt werdet. This is my definition of surrender. Das ist meine Definition von Hingabe. The decision of my heart to entrust every area of my life to God's care and purpose. God's loving care and purpose. Die Entscheidung meines Herzens, jeden Bereich meines Lebens Gottes liebevoller Fürsorge und seinem Zweck anzuvertrauen. Learning to trust him more from day to day. Indem man lernt, ihm mehr von Tag zu Tag zu vertrauen. From circumstance to circumstance. Und von Umstand zu Umstand. Especially when circumstances are beyond my understanding and I am at the end of my human capacity. Insbesondere wenn die Umstände jenseits meines Verständnisses liegen und ich am Ende meiner menschlichen Kapazität bin. Okay. 2 Corinthians 1:8. 2. Korinther 1:8. Paul's writing about his experience. Paulus schreibt hier über seine eigenen Erfahrungen. We do not want you to be unaware, brethren, of our affliction which came to us in Asia, that we were burdened excessively beyond our strength, so that we despaired even of life. Denn wir wollen nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, was unsere Drangsal betrifft, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über unser Vermögen, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. And oftentimes we're in circumstances are just beyond our understanding and beyond our human capacity. Und oft, wenn Umstände jenseits unseres Verständnisses liegen oder unsere menschliche Kapazität übersteigen, but there's a purpose in it. Dann ist ein Zweck darin. Verse 9. Vers 9. Indeed, we had the sentence of death within ourselves. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst. That sentence of death means there's no hope. Das Todesurteil bedeutet, es ist keine Hoffnung. Not necessarily that I'm going to physically die, though it could mean that. Es heißt nicht unbedingt, dass sie physisch sterben würden, aber es könnte das sein. Last week when Dennis went to Malawi, letzte Woche, als Dennis nach Malawi ging, he absolutely believed he would not come back. Hat er wirklich geglaubt, dass er nicht mehr zurückkommen and würde. When they tied him to the tree by his neck, als sie ihn am Hals an diesen Baum fesselten, all they had to do is just touch him with a little bit of poison and he would eventually die. Alles, was sie tun hätten müssen, wäre ihn ein bisschen zu vergiften und er wäre verstorben. Once they chained him to the tree, he was sure that he was not going to leave alive. Und als sie ihn da an den Baum fesselten, da war er sicher, dass er das nicht überleben würde. We had the sentence of death within ourselves so that we would not trust in ourselves. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, auf das unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, but in God who raises the dead, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Or in God who could even raise the dead, oder in Gott, der sogar die Toten auferwecken kann, if he had to, wenn er es tun müsste if he wanted to. Und wenn er es will. So we had the sentence of hopelessness in us. Also hatten wir dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit in uns. And God was teaching us not to trust ourselves. Und Gott hat uns gelehrt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, but to surrender the circumstance to him. Aber die Umstände ihm hinzulegen. Who could even raise the dead if he had to. Der selbst die Toten auferwecken könnte, okay, wenn er es tun sollte. Let's go further. Now we're day 11. Jetzt sind wir bei Tag 11. I was so touched by this day, this devotional. Bin so bei dieser Andacht berührt worden. Becoming best friends with God. Bester Freund von Gott werden. Next slide. That's it, right? I think I brought the wrong PowerPoint. Okay, I did. Okay. Ich habe eine falsche PowerPoint-Präsentation mitgenommen. Schauen wir, was ich habe. Becoming best friends with God. Bester Freund von Gott werden. Knowing and loving God. Gott zu kennen und ihn zu lieben. Is our greatest privilege. Das ist unser größtes Privileg. Being known and loved is God's greatest pleasure. Uns zu kennen, uns zu lieben, ist Gottes größte Freude. Being loved. Geliebt zu werden und ihn zu kennen, ist Gottes größte Freude. Yeah. To love God, to know God is our greatest privilege. Gott zu lieben und zu kennen ist unser größtes Privileg. To be loved by us is God's greatest pleasure. Aber von uns geliebt zu werden ist Gottes größte Freude. Jesus said, I no longer call you servants. Jesus sagte, ich nenne euch nicht mehr länger Knecht. I call you friends. Knechte, ich nenne euch jetzt Freunde. Because I've told you all things the Father has showed me. Weil ich euch alles gesagt habe, was mir der Vater gezeigt hat. And becoming friends with God. Und Freund von Gott werden. Is to have a relationship with God. Es bedeutet, eine Beziehung zu Gott zu haben. Where we share secrets with each other. Wo wir Geheimnisse miteinander austauschen. If you have a close friend. Wenn du einen engen Freund hast, it's a person that you trust. Dann ist es jemand, dem du vertraust. It's a person that knows something that you know that maybe no one else knows. Das ist eine Person, die etwas von dir weiß, was vielleicht niemand anderer weiß. A true friendship. Wahre Freundschaft. Shares its faults. In der werden Fehler miteinander geteilt. Shares its faults and its feelings. Und Gefühle. Very important. The feelings are very important. Die Gefühle sind sehr wichtig. We men that are married have learned that from our wives. Wir verheirateten Männer haben das von unseren Frauen gelernt. To try to understand how they feel. Nämlich zu verstehen, zu versuchen, wie sie fühlen. But you don't understand how I feel. Aber du weißt gar nicht, wie ich mich fühle. Probably the worst thing you can do as a newly married man. Das Schlimmste, was du als neu verheirateter Mann tun kannst. Try to fix your wife. Ist deine Frau? Ach so, die Probleme deiner Frau zu lösen. Okay. Also das Schlimmste, was du tun kannst, ist die Probleme deiner Frau zu lösen. Wives don't want to be fixed. Die Frauen wollen nicht haben, dass man ihre Probleme löst. Want to be understood. Sie wollen nur verstanden werden. Amen. Amen. Okay, I've learned that. Okay. Ich habe das gelernt. I've tried to fix my wife. She doesn't want to be fixed. Also, ich habe immer wieder versucht, okay, das für meine Frau zu lösen, okay, aber es geht nicht. So, friends share secrets. Also, Freunde tauschen Geheimnisse now, miteinander when you begin aus. To share secrets about other people, also, wenn du beginnst, über andere Leute Geheimnisse and auszutauschen you begin to share secrets about their faults, und über ihre Fehler sprichst and their feelings, und ihre Gefühle, then you're entering into codependency. Dann begibst du dich in eine ungesunde Abhängigkeit. That's not a true friendship. Das ist keine wahre Freundschaft. A true friendship, eine wahre Freundschaft, is spirit and truth, ist in Wahrheit und im Geist. Jesus said that the Father is seeking worshippers. Es heißt, der Vater sucht Anbeter. In John 4:24. Johannes 4:24. The Father is seeking worshippers. Der Vater sucht Anbeter. True worshippers. Wahrhafte Anbeter. Who worship him in spirit. Die ihm im Geist and in truth. Und in der Wahrheit anbeten. The spirit in contrast to religious worship. Im Geist, im Gegensatz zu religiösen Übungen. External, non-thinking, ceremonial performance. Externe, einfach religiöse Rituale. But in spirit. Aber im Geist soll that means es sein. From the depth of my heart, das heißt, aus der Tiefe meines Herzens. Through the Holy Spirit, durch den Heiligen Geist. Reaching very deep and coming from my heart to God. Das reicht sehr tief und kommt von meinem Herzen zu Gott. And in truth. Und in der Wahrheit. Not in lies. Nicht in Lügen. Not in gossip. Nicht in Getratsche. And sometimes because we're insecure about our friendship. Und manchmal, weil wir so unsicher sind über unsere Freundschaft. People start to strengthen their friendships by talking about other people. Da stärken die Menschen ihre Freundschaften zueinander, indem sie über Dritte reden. Only we know this. Wir wissen das über den. Because we're friends. Weil wir sind Freunde. But that's just codependency, and that will eventually backfire. Aber das ist nur ungesunde Abhängigkeit, und das wird zurückschlagen. It's not in truth. Das ist nämlich nicht in der Wahrheit. But God wants to share secrets with us. Aber Gott möchte Geheimnisse mit uns teilen. And he wants our secrets. Er möchte unsere Geheimnisse kennen. And one of the principles was this. Eines der Prinzipien ist folgendes. To be God's best friend, I must be honest with God. Um Gottes bester Freund zu sein, muss ich mit ihm ehrlich sein. Completely honest with God. Völlig ehrlich. How honest can we be with God? Wie ehrlich können wir mit Gott sein? It really takes a discipline. Es benötigt wirklich Disziplin. And it takes understanding who God is. Und es benötigt Verständnis dafür, wer Gott eigentlich ist. And that God is more pleased with our honesty about our faults. Dass sich Gott mehr über unsere Ehrlichkeit, über unsere Fehler freut. Than he is displeased with the fault. als er unerfreut ist oder nicht erfreut ist über die Fehler selbst. God is desirous of complete honesty. Gott sehnt sich nach völliger Ehrlichkeit. That's why it says in Matthew 5:8, blessed are the pure in heart. Deswegen heißt es Matthäus 5:8, gesegnet sind die, die reinen Herzen sind. It can be translated also honest in heart. Es kann auch übersetzt werden, die, die ehrlich im Herzen sind. Transparent in heart. Oder transparent im Herzen. For they will see God. Weil sie Gott sehen werden. God will show himself to these people. Gott wird sich selbst diesen Menschen zeigen. So God is looking for two things. God is looking for two things. Gott schaut nach zwei Dingen aus. He's looking for honesty about our faults. Nämlich über Ehrlichkeit bezüglich unserer Fehler. And he's looking for honesty about our feelings. Und er schaut nach Ehrlichkeit unserer Gefühle aus. For some of us, that's new. Und für manche von uns ist das vielleicht neu. That God really wants to know how I feel. Dass Gott wirklich wissen möchte, wie ich fühle. We're afraid to tell God how we feel. Wir fürchten uns davor, Gott zu erzählen, wie wir uns fühlen. But this is the basis of our friendship with him. Aber das ist die Basis unserer Freundschaft zu ihm. How many times we pray what we think God wants to hear? Wie oft beten wir denn und sagen das, wo wir glauben, dass es Gott hören möchte? That's why surveys in churches don't work. Das ist, weshalb Umfragen in Gemeinden nicht wirklich funktionieren. Rick Warren says surveys in churches don't work. Rick Warren sagt, Umfragen in Gemeinden funktionieren nicht. You know why? Wisst ihr warum? Because people always check what they think the pastor wants to hear. Weil sie immer nachschauen, was will denn eigentlich der Pastor hören? Yeah, and it's not accurate. Und das ist nicht genau people dann. Are afraid to share their feelings. Menschen fürchten sich davor, ihre Gefühle zu zeigen. And that also can become dangerous. Das kann aber auch gefährlich werden. Because when I share my feelings outside of truth, weil wenn ich meine Gefühle außerhalb der Wahrheit mitteile, then I'm just speaking a lie. Dann spreche ich einfach nur eine Lüge aus. Feelings have to be in the realm of truth. Die Gefühle müssen in dem Umfeld der Wahrheit sein. I mean, someone's gonna come and say, well, you know what I feel? I feel I hate you. Man könnte hingehen und sagen, hey, weißt du, wie ich mich fühle? Ich hasse dich. But why would you speak that out? Aber warum würdest du denn das aussprechen? Right? Unless it was in the context. Außer es ist im Zusammenhang. Of a situation or something. Mit einer Situation oder sonst etwas. Where you felt you had to tell me that. Wo du fühlst, du musst das jetzt sagen. Right? Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Also lass kein loses Geschwätz aus deinem Mund herauskommen. Ephesians chapter 4 verse 29. Epheser 4, 29. Let no corrupt communication come out of your mouth. Möge kein loses Geschwätz aus deinem Mund kommen. Only that which is for edification. Nur das, was aufbaut. That it might minister grace to the hearer. Dass es dem Hörer gegenüber Gnade bringt. Sometimes our feelings are so charged by the atmosphere. Manchmal sind unsere Gefühle so von der Atmosphäre aufgeladen. In James chapter 3 we see the downward progression. In Jakobus 3 sehen wir diese nach unten gerichtete Entwicklung. In verse 15. Im Vers 15. First it's earthly. Zuerst ist es irdisch. Then it's emotional. Dann wird's emotional. And then it's demonic. Und dann wird's dämonisch. And oftentimes our feelings can be charged by the energy in the atmosphere. Oft können unsere Gefühle aus der Energie, die in der Atmosphäre ist, aufgeladen werden. And I need to sort this out in truth. Und ich muss das in der Wahrheit auseinanderglauben. And I need to be willing to have someone speak truth into me. Und ich muss auch wollen, dass jemand die Wahrheit in mein Leben spricht. In light of my feelings. Im Lichte meiner Gefühle. If we read through the Psalms, we see a lot of feeling. Wenn wir die Psalmen durchlesen, dann sehen wir eine Menge Gefühle. We see a lot of honesty. Wir sehen eine Menge Ehrlichkeit. When Jesus was on the cross, als Jesus am Kreuz war, maybe the most honest words we've ever heard. Dann kamen aus seinem Mund vielleicht die ehrlichsten Worte, die wir jemals gehört haben. My God, why have you forsaken me? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? This is what Jesus felt. So fühlte sich Jesus. And he spoke it. Und dann sprach er das aus. My God, why have you forsaken mein Gott, warum hast du mich verlassen? The only time Jesus did not address his father. As father. Das einzige Mal, dass Jesus seinen Vater nicht als Vater ansprach. How courageous are we to speak our feelings to God? Wie mutig sind wir, unsere Gefühle Gott gegenüber auszudrücken? What a great exercise if I would speak my feelings to God first before I spoke my feelings to people. Welch großartige Übung es doch wäre, zuerst meine Gefühle Gott gegenüber auszusprechen und dann erst den Menschen gegenüber. Go in your room, get on your knees. Geh in dein Zimmer und auf die Knie and tell God how much you hate somebody. Und sage Gott, wie sehr du jemanden hasst. And see if the words can actually come out of your mouth. Und schau, ob diese Worte tatsächlich aus deinem Mund herauskommen. And if they can come out of your mouth, then see what the Holy Spirit, how the Holy Spirit responds. Und wenn du sie aussprechen kannst, dann schau, wie der Heilige Geist darauf reagiert. In the quietness of the moment. In der Stille des Moments. Father in heaven, thank you for your presence. Vater im Himmel, danke für deine Gegenwart. I just want to tell you. Ich möchte dir nur sagen, something very, very deep, etwas sehr Tiefgreifendes, a feeling, ein Gefühl. I just want to tell you that I actually hate somebody. Ich möchte dir bekennen, dass ich jemanden hasse. I don't know what to do with it. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. I feel it all the time. Ich fühle das ständig. When I hear their name or I see their name, wenn ich deren Namen lese oder höre, oftentimes, when you start to do that, oft, wenn du das beginnst zu machen, you can't even do it, du kannst das gar nicht, because you feel so ashamed of yourself, weil du dich so sehr über dich selbst schämst. But sometimes the pain is so great that we actually can do it. Aber manchmal ist der Schmerz darüber so groß, dass wir es doch können. And God doesn't see it as something bad. Gott sieht das nicht als etwas Schlechtes an. God sees it as something good. Gott sieht das als etwas Gutes be honest an. With me. How honest can you be with me? Sei ehrlich zu mir. Wie ehrlich kannst du zu mir and sein? The more honest we are with God, und je ehrlicher wir mit Gott sind, the deeper our friendship's gonna be. Umso tiefer wird unsere Freundschaft sein. I've written things in my journal, ich habe in mein Tagebuch Dinge aufgeschrieben. To God, ich habe sie für Gott geschrieben. In a state of confusion and anger and disappointment, in Stadien, wo ich böse war oder enttäuscht oder konfus. I tore out. Ich habe die Seite rausgerissen und habe sie weggeworfen, habe sie ins WC geworfen und runtergelassen. Ich habe mir gedacht, das möchte ich selbst nie wieder lesen und auch nicht haben, dass es jemand anderes liest. Aber es niederzuschreiben, das war sehr hilfreich für mich, sehr gesund. So ein Tagebuch zu führen und deine Gefühle und Gedanken niederzuschreiben. It's very, very helpful. Very, get it out and get it on a page. Ist sehr, sehr hilfreich. Schreib es einfach auf eine Seite nieder. Even just naturally speaking. Selbst das natürliche Sprechen. Just to write something on a paper. Einfach etwas auf Papier zu schreiben. The mind already knows it's not in the soul. Dann weiß dein Geist bereits, dass es nicht in der Seele ist. It's on paper now. Es ist am Papier jetzt. It's a healthy exercise. Das ist eine gesunde Übung. To have a journal and to speak honestly with God. Ein Tagebuch zu haben und mit Gott ganz ehrlich zu sein. So God wants to hear our faults and God wants to hear our feelings. Also Gott möchte unsere Fehler hören, aber auch unsere Gefühle kennen. He wants to be our best friend. Und er will unser bester Freund sein. But God also wants to have an exchange with us. Aber Gott möchte auch Austausch mit uns haben. God also wants us to feel his feelings. Gott möchte auch haben, dass wir seine Gefühle kennen. And God also wants us to know what he values. Und Gott möchte auch, dass wir wissen, was er schätzt. God doesn't have faults, so he doesn't have any faults to share with us. Gott hat keine Fehler, also er muss keine mit uns teilen. But God has values. Aber Gott hat Werte. We sing the song Hosanna. Wir singen dieses Lied Hosanna. Heal my heart and make it clean. Heile mein Herz und mach es rein. Open up my eyes to the things unseen. Öffne meine Augen für die Dinge, die man sonst nicht show sehen me kann. How to love like you. Zeige mir, wie man lieben kann wie du. How you've loved me. Und so wie du mich liebst. Here it is. Break my heart for what breaks yours. Jetzt kommt's. Brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Everything I am for your kingdom's cause. Alles, was ich bin, ist für dein Königreich. As I walk from earth into eternity. Wenn ich hier von der Erde in die Ewigkeit hinüberwandle. God wants us to feel what he's feeling. Gott möchte, dass wir fühlen, was er fühlt. And I think this is what Paul was talking about in Philippians 3:10. Ich denke, darüber spricht Paulus in Philipper 3:10. Paul says, I want to know him. Paulus schreibt, ich möchte ihn kennen. I want to know Christ. Ich möchte Christus kennen. And the und fellowship of his suffering. Die Gemeinschaft seines Leidens. I want to know what God values. Ich möchte wissen, was Gott schätzt. And I want to know what God feels. Und ich möchte wissen, was Gott fühlt. Because if I know what God values and what God feels, weil wenn ich weiß, was Gott schätzt und fühlt, then I know God. Dann kenne ich Gott. And I can talk to God about these things. Dann kann ich über diese Dinge auch mit Gott sprechen. If I talk to God, wenn ich mit Gott spreche, and it's not in truth, und es ist nicht in der Wahrheit, then what is it? Dann was ist es denn? Is it a friendship? Ist das dann eine Freundschaft? If I'm talking to God about how much he hates people, wenn ich darüber spreche, wie sehr er Menschen hasst, is he gonna listen? Hör dazu. Are we really gonna have fellowship? Wenn wir wirklich Gemeinschaft haben? I need to know his word. Ich muss sein Wort kennen. If I'm gonna be a friend of God, wenn ich ein Freund Gottes sein möchte. I need to number one value what he values. Also erstens muss ich wertschätzen, was er schätzt. And feel what he feels. Und zweitens fühlen, was er fühlt. So I learned to value what he values by looking at his word. Also ich lernte wertzuschätzen, was er schätzt, indem ich sein Wort anschaue. And we see that he values people. Und ich sehe, dass er Menschen schätzt. And we see in John chapter 3 that he said, I did not come to judge. Und wir lesen in Johannes 3, dass er sagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten. And yet, und doch, if you look around the world, wenn du dich in der Welt umschaust and take a survey, und eine Umfrage machen würdest, most of the judging that happens in the world, die meisten Urteile oder Verurteilungen, die in der Welt geschehen, is coming through the Christians. Kommen durch die Christen. But that's not Christ. Aber das ist nicht Christus. He does not value that. Er schätzt das nicht. Judge not, lest you be judged. Richte nicht, damit du nicht selbst gerichtet wirst. I did not come to judge. Ich bin nicht gekommen, um zu richten. John chapter 3. Johannes 3. Romans 14:4. Römer 14:4. Why do you judge another man's servant? Warum verurteilst du eines anderen Menschen Knecht? He will stand or fall before his master. Er wird doch vor seinem Herrn stehen. Why do you judge? Warum urteilst du when über ihn? We judge, we do not value what God values. Wenn wir verurteilen, dann schätzen wir nicht, was Gott schätzt. And if we think we're fellowshipping with God, we're not. Und wenn wir denken, wir sind jetzt in Gemeinschaft mit Gott, dann sind wir es nicht. We're self-deceived. Wir betrügen uns dann selbst. To be deceived is to believe a lie. Betrogen zu werden bedeutet, eine Lüge zu glauben. But to be self-deceived, aber selbst, sich selbst zu betrügen, is to know the truth, heißt, die Wahrheit zu kennen and not to believe it, und sie nicht zu glauben. Is to know the truth, die Wahrheit zu kennen and to think I can live contrary to it anyway. Und ich mir denke, na, ich kann aber trotzdem gegen diese Wahrheit leben. Every Christian knows that Jesus said, judge not. Jeder Christ weiß, dass Jesus sagte, verurteile nicht. And when I judge, I'm self-deceived. Und wenn ich urteile, dann betrüge ich mich selbst. Because I know the truth, but I live against it anyway. Weil ich kenne die Wahrheit, aber mir ist es egal, ich lebe trotzdem dagegen. I want to know what God is feeling. Ich möchte wissen, was Gott fühlt. I want to know what God values. Und ich möchte wissen, was Gott wertschätzt. If we look at the cross, wenn wir ans Kreuz schauen, we have a lot of truth there. Haben wir eine Menge Wahrheit. All the truth is encompassed in Jesus Christ crucified. Alle Wahrheit ist im gekreuzigten Jesus beinhaltet. Paul said, I don't know anything among you except Jesus and him crucified. Jesus sagte, ich weiß nichts unter euch außer den, ich kenne nichts außer den gekreuzigten Jesus. Let's look at the crucified Christ and see what God values. Schauen wir auf den gekreuzigten Jesus und sehen wir, was Gott wertschätzt. Self-sacrifice. Ein Selbstopfer. Humility. Demut. Righteousness. Gerechtigkeit. What else? Was noch? Forgiveness. Vergebung. Love. Liebe. Mercy. Barmherzigkeit. Goodness. Sanftmut. Güte. Durchhaltevermögen. Being the last. Der Letzte zu sein. Not being a people pleaser. Keiner, der Menschen gefallen möchte. Being a person who's willing to be misunderstood. Eine Person, die bereit ist, missverstanden zu werden. And on and on and on. Und so weiter und so weiter. Feeling what God feels and valuing what God values. Zu fühlen, was Gott fühlt und wertzuschätzen, was Gott schätzt. And expressing my faults and my feelings. Und meine Fehler und meine Gefühle auszudrücken. And God becomes my best friend. Dann wird Gott mein bester Freund. But do I have the courage and understanding to do that? Habe ich den Mut und das Verständnis, das zu tun? Do I catch myself when I'm proud, when I've judged somebody? Bemerke ich selbst, wenn ich jemanden verurteile oder wenn ich stolz bin? And I just push it under the carpet of my subconscious mind. Und kehre ich das dann einfach nur unter den Teppich meines Unbewussten? Or do I bring it out and say, God, I think I just judged that person. Did I do that? Oder bringe ich das an die Oberfläche und sage, Herr, habe ich gerade diesen Menschen verurteilt? I think I did. I'm not sure. Ich glaube, ich habe es getan. Bin ich sicher? Him? Oh my goodness, I'm so sorry. Es tut mir leid. How many times? 20 times today? Oh, wie oft habe ich heute schon gemacht? 20 Mal? Ooh, I'm having trouble. Okay. Oh, jetzt bin ich in Can Schwierigkeiten. You help me? Can you help me? Kannst du mir Did helfen? You just see what I was thinking, God? Kannst du sehen, was ich gerade gedacht I'm habe, sure Herr? You can. Sicher kannst du das. Hebrews 4:11. All things are naked before God. 4:11. Alle Dinge liegen offen vor Gott. So he sees them anyway. Er sieht sie sowieso. He just wants to know how honest I'm going to be. Er möchte nur wissen, wie ehrlich wir da sind. And we could say, und wir können sagen, in proportion to our honesty, im Verhältnis zu unserer Ehrlichkeit, and how we share the secrets of our thoughts and our feelings. Und wie wir die Geheimnisse unserer Gedanken, unserer Gefühle mitteilen. God is going to respond. In dem Ausmaß wird Gott uns antworten and bless us with und his secrets. Segnen mit seinen Geheimnissen. Right? James 4:8. Jakobus 4:8. Draw near to God. Nähere dich Gott. And God will draw near to you. Und Gott wird sich dir nähern. Take the step, first step. You draw near to God. Mach den ersten Schritt. Komm Gott nahe. And God's right there. Und Gott ist schon right da. There. Er ist genau da. I have this song. Ich habe ein Lied. That I think has touched my heart more than any song I've ever sung. Das vielleicht mein Herz mehr berührt hat als jedes andere Lied, was ich immer jeweils gesungen habe. About 15 years ago. Vor 15 Jahren habe ich das öfter gesungen. A couple times in church. Einige Male in der Gemeinde. It's not a sing-along, it's just a song. Es ist ein Lied. But I can never get through the song. Aber ich komme da nie ganz durch. Because I start crying. Weil ich immer zu weinen beginne. I can read the words to you. Ich kann die Worte an euch vorlesen. I can read them, but I can't probably sing them because it's to put the song with it. It's like. Kann sie lesen, okay. Aber ich kann sie nicht vorsingen. Okay, God told Abraham. Gott hat zu Abraham gesagt. Now Abraham was called the friend of God. Abraham wurde Freund Gottes genannt. And what was one of the reasons? Was war einer der Gründe dafür? Because he knew what God was feeling. Weil er wusste, wie Gott fühlt. God told Abraham, take Isaac up the mountain. Gott sagte zu Abraham, nimm Isaac mit auf den Berg. And make him, I think I have these words. Oh, I don't have them. Okay. And there make him a sacrifice to me. Und dort opfer ihn mir. I know tears fell down and breath was hard to come by. Ich wusste, dass Tränen fallen würden und es schwer wäre zu atmen. As Abraham was out there on his knees. Als Abraham da auf seinen Knien war. So hand in hand they carried up the mountain. Hand in Hand gingen sie den Berg hinauf. And he thought about the pain that was in store. Und er dachte an den Schmerz, der vor ihm lag. Like shattered glass, his heart inside was breaking. So als ob Glas zerbrochen würde und das in seinem Herzen wäre. Because he'd never known a pain like this before. Weil er niemals Schmerz wie diesen zuvor kannte. Too soon they reached the spot where they were going. Zu rasch kamen sie an den Punkt an, wo sie hingingen. He laid Isaac down on his deathbed. Und er legte den Isaac nieder auf sein Todesbett. His heart raced as he drew the knife to strike him. Und sein Herz raste, als er das Messer erhob, um auf ihn einzustechen. But the God of mercy stopped him. Aber der barmherzige Gott stoppte ihn. And he said, und er sagte, I just wanted you to know. Ich wollte nur, dass du genau weißt, exactly. Wie es sich anfühlt. To watch the one you love walk up a lonely hill. Zu sehen, den Sohn, den du liebst, wie er mit dir auf diesen einsamen Hügel hinaufgeht. To feel the pain inside. Und diesen Schmerz drinnen zu fühlen. As your heart breaks in your chest. Wenn dein Herz in deiner Brust zerbricht. To lose the very thing that you love the best. Denjenigen loszulassen, den du am meisten geliebt hast. I just wanted you to know, ich möchte nur, dass ihr das wisst. How I felt. Dass du das weißt, wie ich fühle. Abraham, was the only person in the Bible, Abraham war der einzige Mensch in der Bibel, who was a type of God the Father, der den Typus von Gott Vater personifizierte. Else, niemand anderer, nur Abraham. The Father sacrificing his son. Der Vater, der seinen Sohn opfert. And what a step of obedience. Welch ein gehorsamer Schritt. Abraham, sacrifice your only son now. Abraham, opfere jetzt deinen eigenen Sohn. And could you imagine as they were going up the hill? Könnt ihr euch vorstellen, wie sie so diesen Hügel hinaufgegangen That's what sind? This song is all about. Das ist, um das geht's in diesem Lied. I just wanted you to know. Ich möchte nur, dass du weißt, exactly how it feels, genau wie sich das anfühlt, to watch the son you love, zu beobachten, den Sohn, up along the hill, den du liebst, to wie feel den Hügel the pain raufgeht inside, und diesen Schmerz drinnen zu fühlen, as your heart breaks in your chest, wenn dein Herz in deiner Brust zerbricht, to lose the very thing that you love the best, das oder den, den du am meisten geliebt hast, zu verlieren. So here's the closing thought. Und jetzt der abschließende Gedanke. How many situations has God brought us into? In wie viele Situationen hat uns Gott schon gebracht? Or allowed us to be into? Oder hat es erlaubt, dass wir da hineingelangen? Where actually he just wanted us to feel what he feels. Wo er nur wollte, dass wir fühlen, wie er fühlt. Rick Warren said this. Rick Warren hat Folgendes gesagt. If there is bitterness in your heart, wenn da Bitterkeit in deinem Herzen ist, impossible to be the friend of God. Dann ist es unmöglich, dass du Gottes Freund bist. How many times could it be that God has allowed a situation? Wie oft kann es sein, dass Gott eine Situation zugelassen hat, so we could feel what he feels, damit wir fühlen können, was er fühlt? The pain, den Schmerz, disappointment, Enttäuschung, how about betrayal? Oder betrogen zu werden? Will any of us live a full life and not experience betrayal? Kann jeder von uns das Leben in Fülle leben und niemals Betrug oder Verrat erfahren? Paul says, I want to know the fellowship of his sufferings. Paulus sagt, ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden kennen. I want to feel what God feels. Ich möchte das fühlen, was Gott fühlt. Break my heart for what breaks yours. Brich mein Herz für das, was dein Herz Show bricht. Me what you feel toward people. Zeig mir, wie du gegenüber Menschen fühlst. If we become bitter in circumstances, wenn wir in Umständen bitter werden, we miss the whole point. Dann haben wir das alles nicht kapiert. Because God will work everything to the good in Weil every Gott circumstance. Ja alles in jedem Umstand zum Guten wenden And wird. If we're feeling, something unpleasant, und wenn du etwas sehr ungemütlich empfindest, maybe God is saying, vielleicht sagt dann Gott gerade, I just wanted you to know. Ich möchte nur, dass du weißt. Exactly how I feel. Nämlich genau das, was ich fühle. Maybe. Vielleicht. And most probably. Und höchstwahrscheinlich. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. For who you are in our lives. Dafür, wer du in unserem Leben bist. Thank you for all that you endure. Danke für alles, was du durchmachst. All the accusations that Satan brings day and night before your throne. All die Anklagen, die Satan Tag für Tag vor deinen Thron bringt. All the accusations that people across the world bring toward you. All die Anschuldigungen, die Menschen verstreut über die ganze Welt gegen dich vorbringen. All the blasphemy. Und die ganze Blasphemie. All the unbelief. Der ganze Unglaube. All the rebellion. Die ganze Rebellion. And the cursing. Und die Flüche, of your name and your character, wenn dein Name und dein Charakter verflucht werden, even from Christians, selbst von Christen, and you endure all of this. Und du stehst das alles durch. And Father, we want to understand how you feel. Vater, wir wollen verstehen, wie du fühlst. And we want to pray that, und wir möchten auch beten, we would be more thankful in circumstances, dass wir in solchen Umständen mehr dankbar sein können. So we could become your friend. Damit wir deine Freunde werden können. Be your friend, as much as you're our friend. So sehr dein Freund, wie du auch unser Freund bist. Maybe there's somebody here today, vielleicht ist heute jemand hier and you've never received the love of God in your heart. Du hast niemals die Liebe Gottes in deinem Herzen you've never aufgenommen. Trusted Jesus as your savior. Du hast niemals Jesus als deinem Heiland vertraut. Maybe you don't understand any of it. Vielleicht verstehst du das auch gar nicht. Jesus, died Jesus starb als Gottes Sohn. Als Gottes Sohn in our place. An unserer Stadt. And now the door to heaven is wide open. Und jetzt ist das Tor zum Himmel weit offen. And we can be a friend of God. Und wir können ein Freund Gottes sein. And God wants to speak to us. Weil Gott zu uns sprechen möchte. Throughout the day. Den ganzen Tag über. At any time of the day. Und jede Zeit am Tag. He wants to be our best friend. Möchte er unser bester Freund sein. Would you pray with me? Möchtest du mit mir beten? God in heaven, Gott im Himmel, forgive all of my faults. Vergib mir alle meine Fehler. Fill me with your love. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. want to know you. Ich möchte dich kennen. I want to feel your feelings. Ich möchte deine Gefühle mitfühlen können. Come into my life. Komm in mein Leben. And maybe I'm here and I'm a Christian. Oder vielleicht bist du da und bist ein Christ. And God is speaking to me this morning. Gott spricht heute Morgen zu mir. Maybe my heart is bitter. Vielleicht ist mein Herz bitter. I'm angry. Ich bin böse. Go somewhere and tell God about it. Geh irgendwo hin und dann erzähl das Gott. He's waiting for you. Er wartet auf dich. Take a walk this afternoon somewhere. Geh heute Nachmittag irgendwo hin, mach einen Spaziergang. Tell him exactly how you feel. Erzähle ihm ganz genau, wie du dich fühlst. Father, I pray. Vater, ich bete for our church, für unsere Gemeinde, for all the churches in Austria, für alle Gemeinden in ganz Österreich, here in Vienna, hier in Wien, throughout all the cities in Western Europe, für alle in allen Städten in ganz Westeuropa, Eastern Europe, und Osteuropa, throughout this world, und auf der ganzen Welt. Pray especially for those who are being tortured at this moment. Ich bete jetzt besonders für die, die im Augenblick gequält werden. I just pray, Father, for them. Ich bete für sie, Vater. Help them, Father, I pray. Hilf ihnen, dass open sie durchhalten. To see. Öffne unsere Augen, das zu sehen, was du siehst. To pray the prayers on your heart. Und die Gebete zu beten, die auf deinem Herzen liegen. We pray for the persecuted church in North Korea. Wir beten für die verfolgte Gemeinde in Nordkorea, Afghanistan, und in Afghanistan, Somalia, Saudi-Arabien, Iran, Irak, im Jemen, Usbekistan, Pakistan, und in Pakistan, in Indonesien, Nigeria, in Nigeria, in Sierra Leone, in Turkey, in der Türkei, in Egypt, in Ägypten, in Syria, und in Syrien. Father, all over the world we pray. Vater, für alle, die auf der ganzen Welt beten wir. Thank you for your love. Danke für deine Liebe. We also thank you that we can feel your joy. Und wir danken dir auch, dass wir deine Freude fühlen können und deinen Frieden und deine Güte und deine Liebe. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.